Also halt dein verdammtes Maul!

stellen. Sagt jedem Penner in dieser Bude hier Folgendes: Wer mich anwichsen will, soll's lieber lassen.